die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Anfallskranke und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Ihr stellt fest, er ging in ganz Galiläa umher und heilte jede Krankheit jeder Art, Gebrechen jeder Art, völlig egal, was es war. Und der Grund war, dass er zeigte, wie es ist, im Königreich Gottes zu leben. Schaut euch Matthäus Kapitel 8 an. Ich lese euch verschiedene Passagen vor und kommentiere sie dann, denn ich möchte eure Aufmerksamkeit auf die Leichtigkeit und die Kürze lenken, mit der Jesus gewirkt hat. Matthäus 8, Vers 1. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, wenn du es möchtest, wenn es dein Wunsch ist, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, es verlangt mich danach, es ist mein innigster Wunsch, es ist, wer ich bin. Er sagte: Sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm: Siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Vers 5. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat, und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Er sagte nicht: Ich werde kommen und es versuchen. Oder: Kann's ja mal probieren. Wir werden mal beten und dann sehen, was Gott tun möchte. Er sagte nichts dergleichen. Er sagte: Ich werde kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht. Und zu einem anderen: Komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Schaut euch Vers 14 an. Das steht alles in Matthäus 8. Es ist erstaunlich, wie viel Heilung in Matthäus 8 zu finden ist. Vom Anfang bis zum Ende ein langer Bericht von Heilungen. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an, und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihnen. Er berührte ihre Hand. In einem anderen Bericht steht, er bedrohte das Fieber. Wir wissen also, dass er beides tat. Er bedrohte es und berührte sie. Matthäus 8, Vers 16. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Hört ihr das? Alle. Er hat alle geheilt. Warum? Vers 17 sagt, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheiten hat er getragen. Und in Matthäus 8, Vers 28 steht, und er kam ans andere Ufer in die Gegend der Gadarener. Da liefen ihm zwei Besessene entgegen. Die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, sodass niemand diese Straße gehen konnte. Und siehe, sie schrien: Was haben wir mit dir zu schaffen, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Seht ihr? Sogar die Dämonen wussten, dass es eine Zeit geben wird, dass es eine Zeit für sie geben wird, wo das Gericht auf sie zukommt. Es war aber fern von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da baten ihnen die Dämonen und sprachen, willst du uns austreiben, so schick uns in die Herde Säue. Und er sprach, weg mit euch. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinunter ins Meer. Und sie ersoffen im Wasser. Das zeigt mir und erinnert mich immer wieder daran, dass Schweine für gewöhnlich intelligenter sind als Menschen. Schweine möchten nicht mit einem Teufel in sich leben. Ein Mensch wird das tun. Die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und berichteten das alles und wie es den Besessenen ergangen war. Und siehe, da ging die ganze Stadt hinaus, Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie ihn, dass er ihr Gebiet verlasse. Sie kamen alle heraus und sagten zu ihm, geh bitte. Ich glaube, die habe ich auch schon mal getroffen. Ich bin ein paar Mal zu ihnen eingeladen worden. Matthäus 9, Vers 1. Da stieg er in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert Gott. Da aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Direkt hier steht es in deiner Bibel. Sie wunderten sich und verherrlichten Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat, andere Menschen freizusetzen. Wir wollen uns jetzt noch mehr Details anschauen. Hier in Matthäus 9, Vers 18 steht, als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam einer der Oberen, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand berühre, so werde ich gesund. Da wandte sich Jesus um und sah sie an und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde. Aus einem anderen Evangelium wissen wir, dass als Jesus sich herumdrehte, da sagte er zuerst, wer hat mich berührt? Er wusste also nicht, wer es gewesen war. Und die Jünger sagten zu ihm, Herr, sieh dir die Menge an, jeder berührt dich. Jesus sagte, nein, ich habe gefühlt, wie mich jemand berührt hat und Kraft von mir ausgegangen ist. Jemand hat sie aus mir gezogen. Ist das nicht fantastisch? Wir haben ja häufig die Vorstellung, dass Gott sozusagen einen Schalter umlegen muss, um uns zu heilen. Aber das ist nicht so. Die Kraftquelle ist schon angeschlossen. Es ist deine Sache, den Schalter umzulegen. Nicht Gott hat entschieden, wann diese Frau geheilt wird, sondern sie selbst. Und weiter heißt es in Vers 23, und als Jesus in das Haus des Oberen kam und sah die Flötenspieler und das Getümmel des Volks, sprach er, geht hinaus, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Als aber das Volk hinausgetrieben war, ich mag diese Stelle, er geht rein, sagt den Leuten, geht raus, lasst mich zu ihr, das Mädchen ist nicht tot, sie schläft. Und sie lachen ihn aus. Aber das Nächste, was du siehst, ist, nachdem die Leute herausgeworfen wurden, wenn das ein Film wäre, dann wäre hier ein Szenenwechsel. Wir würden sehen, wie sie alle draußen stehen und sich fragen, was passiert ist. Als aber das Volk hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff es bei der Hand. Da stand das Mädchen auf, und diese Kunde erscholl durch das ganze Land. Vers 27, und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde. Die schrien, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Als er aber ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Denkt mal darüber nach. Er schaute sie an und das machte er einige Male. Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Ist das nicht erstaunlich? Sie kommen zu ihm und sagen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Und er fragt sie, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Und jetzt passt auf. Jesus fragt, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da sprachen sie zu ihm, ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Er hat es ihnen zurückgegeben. Er sagte einfach, genauso wie du geglaubt hast. Und als er sagte, entsprechend deinem Glauben, meinte er nicht entsprechend der Menge deines Glaubens. Wenn wir versuchen, es in andere Worte zu kleiden, könnten wir sagen, genauso wie du gesagt hast. Entsprechend dem, was du gesagt hast, so soll es sein. Ich stimme mit dir überein. Und dann steht da, ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus schärfte ihnen ein, es niemand weiter zu sagen. Und das hat er häufiger gesagt, sag's niemand weiter. Er hat es also nicht getan, um damit zu zeigen, wer er war. Und er wollte sich auch keinen Namen machen. Er wollte auch keinen geistlichen Dienst begründen. Er half einfach Menschen, die ihn fragten. Aber sie gingen hinaus und verbreiteten die Kunde von ihm in diesem ganzen Lande. Hatte er ihnen das nicht gerade verboten? Trotzdem verloren sie ihre Heilung nicht. Sie waren ungehorsam, aber trotzdem verloren sie ihre Heilung nicht. Aber wir denken darüber, ich habe meine Heilung verloren. Habe ich etwas Falsches gesagt? Warum habe ich meine Heilung verloren? Warum hat Gott sie wieder weggenommen? Aber Gott hat sie nicht von dir weggenommen. So wie du vorher krank geworden bist, so ist der Teufel zurückgekommen und hat wieder zugeschlagen. Du hast es nicht verloren. Du bist einfach wieder krank geworden, verstehst du? Gott hat dir nichts weggenommen. Du hast nicht deine Heilung verloren, sondern erneut deine Gesundheit. Und er sagt in Vers 32, als diese nun hinausgingen, siehe, da brachten sie zu ihm einen Menschen, der war stumm und besessen. Da der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und das Volk verwunderte sich und sprach, so etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. Aber die Pharisäer sprachen, durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Was predigte er? Er predigte das Evangelium des Königreichs. Ich will euch nur ganz kurz noch etwas zeigen. Ich möchte euch zeigen, wie leicht es für Jesus war und wie einfach er betete. Denn tatsächlich hat er nie gebetet. Das denken wir nur. Wir haben feste Ideen, wie die Dinge sein müssen, aber es ist nicht immer so. Denn hier steht in Vers 36, und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte werfe. So steht es hier im Griechischen, dass er Arbeiter in seine Ernte werfe. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Dann nennt er hier die Namen der 12 Apostel. Und in Matthäus Kapitel 10, ab Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und sprecht, wisst ihr, immer wenn ich das Video mit David Hogan schaue, als er damals in Pensacola gepredigt hat, da sagt er immer wieder, geht los. Was werdet ihr tun? Losgehen. Was macht ihr dann? Das Evangelium predigen. Was werdet ihr sagen? Das Königreich Gottes ist nahe. Ist das nicht einfach? Das war alles, was Jesus tat. Das ist alles, was er seinen Jüngern befahl. Denn sie sollten das tun, was er getan hatte. Keine langgezogenen Gebete, keine tiefschürfenden Diskussionen, kein Graben in der Vergangenheit, kein Hervorholen vergangener Sünden oder sogenannter Generationsflüche. Ihr wisst schon, was hat dein Großvater falsch gemacht? Nichts davon. Geht los. Predigt, verkündet. Wir denken bei Predigen immer an Erklären, Begründen, Erläutern. Vielleicht hast du noch eine eigene Sicht auf Predigen. In manchen Gemeinden denken sie, dass du erst dann wirklich gepredigt hast, wenn dir der Schweiß auf der Stirn steht, dass du so lang oder so laut predigen musst, dass du heiser geworden bist. Aber Jesus sagte nur, geht los und verkündet. Und ich glaube, ich habe es hier nicht, aber im originalen Griechisch kann man es so übersetzen, dass man eine Verkündigung macht mit solcher Ernsthaftigkeit, solcher Schwere und Autorität, dass jeder zuhören und gehorchen muss. Beim Predigen geht es nicht um die Lautstärke, es geht auch nicht um die Geschwindigkeit oder darum, wie sehr du schwitzt. Predigen bedeutet einfach, das Evangelium des Reiches verkünden, die gute Nachricht von Gottes Herrschaft mit einer Feierlichkeit und Ernsthaftigkeit und jemand sagte zu mir, er kommt hierher zu unseren Morgengottesdiensten und geht dann in eine andere Kirche zum Nachmittagsgottesdienst. Er sagte mir, ich bin hin und her gerissen, denn ich komme wirklich gerne hierher, weil es hier gute Lehre gibt, weil ich dadurch vieles verstehen kann. Du meinst die Dinge wirklich ernst? Ich antwortete, ja, das ist richtig. Er sagte, aber du bist einfach so ernst. Ich meine es auch ernst. Er sagte, ich gehe auch in diese andere Kirche, denn dieser andere Pastor ist einfach unterhaltsamer. Ich sagte zu ihm, danke, ich möchte nicht als ein unterhaltsamer Prediger bekannt sein. Ich meine, es stört mich nicht, wenn ihr lacht. Ich denke, das ist okay. Aber ich möchte nicht, dass die Leute von hier weggehen und dann sagen, war das nicht unterhaltsam? Ich möchte nicht als Entertainer bekannt sein. Was er sagte, hat mich bestätigt, dass ich anscheinend meine Aufgabe wahrnehme. Ich meine es ernst, denn es ist eine ernsthafte Aufgabe. Natürlich darf es Spaß machen. Wenn es dir keinen Spaß macht, wirst du es nicht sehr lang tun. Es ist eine wichtige Aufgabe. Jesus sagte zu ihnen, verkündet die gute Nachricht von Gottes Vorherrschaft, von Gottes Regierung. Geht los und verkündigt es ihnen. Und dann zeigt ihnen, dass Gott der größte Gott im Viertel ist. Er ist der stärkste Gott. Es gibt niemanden wie ihn. Und was immer dich niederdrückt, unser Gott ist stark genug, es zu schlagen. Er sagte ihnen, und wenn ihr das verkündigt, dann tut ihr das mit Autorität und mit Feierlichkeit und Ernsthaftigkeit, sodass eurer Botschaft zugehört und gehorcht wird. Denk darüber nach. Und als er ihnen befahl, loszugehen und zu predigen, ging es nicht darum, ein paar Worte zu sagen, sondern er meinte, ihr geht los und bringt sie dazu, zuzuhören. Macht den Menschen klar, wie ernst es ist. Macht ihnen klar, dass wir hier über Gott sprechen. Wir sprechen nicht über eine Idee und wir sprechen nicht über ein Konzept. Wir sprechen nicht über eine moralische Wohlfühlbotschaft. Wir sprechen über Gott und über sein Gericht, dass er größer ist als alles andere. Und wenn ihm Krankheit und Gebrechen im Weg stehen, dann werden sie zerstört. Er sagt ihnen, ihr geht jetzt los und verkündet das. Und nachdem ihr es verkündet habt, beweist ihr es, indem ihr sie freisetzt, indem ihr die Kranken heilt, indem ihr Dämonen austreibt, indem ihr Tote aufweckt. Was immer getan werden muss, ihr werdet es tun. Das meinte er, als er sie hinausschickte. Er sprach nicht davon, dass man nur mit den Menschen redet und sagt, also das kommt vom Himmel und übrigens, er hat auch Krankheiten weggemacht. Vergesst diese Botschaft nicht und jetzt lasst uns über Heilung sprechen. Nein, alles, was Jesus getan hat, zeigt das Evangelium des Königreichs der Himmel. Heilen der Kranken ist das Evangelium vom Königreich der Himmel demonstriert. Ihr predigt es, ihr verkündigt es und dann zeigt ihr es. In Vers 7 sagt er, geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Und er spricht hier nicht über Geld, sondern über die Kraft. Er spricht darüber, dass sie Kraft empfangen haben. Er sagte nicht zu ihnen, ich möchte, dass ihr die Kranken heilt, die Dämonen austreibt und die Toten aufweckt. Und wenn ihr dann die Kollekte einsammelt, denkt daran, ihr habt es kostenlos empfangen. Nein, er hat nicht über die Kollekte geredet. Und nebenbei gesagt, heute Abend werden wir keine Kollekte einsammeln. Denn alles, was ihr hier empfangt, kommt von unserem Sponsor, von Gott. Jesus hat den Preis bezahlt. Und er hat uns alle eingeladen. Und Jesus fährt fort, ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Tasche für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Er ist seines Lohnes wert. Er sagt, macht euch keine Sorgen, ihr arbeitet für mich. Ich werde mich um euch kümmern. Ich möchte euch noch eine Bibelstelle geben. Wir gehen jetzt zu Matthäus 12, obwohl wir auch einfach hätten weiterlesen können, denn jedes Kapitel in Matthäus enthält Heilung. Und bei Markus ist es genauso. Das Besondere im Markus-Evangelium ist, dass er das Wort sofort sehr häufig verwendet. Alles geschah sofort. Vermutlich, weil Markus noch ein junger Mann war. Bei jungen Männern ist immer alles sofort. Wir müssen es jetzt tun, lasst uns jetzt losgehen, lasst es uns jetzt machen. Aber wenn du dann älter wirst, denkst du, wir werden noch dahin kommen. Denn du hast gelernt, mit deiner Energie zu haushalten und sie passend zu verwenden. Matthäus 12, Vers 22. Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und sprach, ist dieser etwa Davids Sohn? Sie ahnen langsam, wer Jesus war. Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Jesus kannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, wird nicht bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie kann dann sein Reich bestehen? Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Mit anderen Worten, wenn ich es mache, ist es der Teufel. Und wenn es eure Söhne machen, dann soll es Gott sein. Er sagt, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Er hatte schon gesagt, wenn das Königreich Gottes kommt, wird man es nicht sehen können. Ihr könnt es nicht sehen, sondern das ist wie wenn der Wind bläst und man weiß nicht, woher er kommt und wohin er geht, aber die Blätter bewegen sich. Du kannst die Wirkung sehen. Du kannst das Königreich Gottes nicht sehen, aber es gibt Beweise dafür. Und wenn das Königreich Gottes kommt, dann siehst du, wie Menschen geheilt und freigesetzt werden. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und ihm seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt? Und dann wird er sein Haus ausrauben. Und im gleichen Zusammenhang sagt er auch, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und Jesus redet weiter, und es ist alles wertvoll, du solltest alles davon lesen, aber wir haben jetzt leider nicht die Zeit, das zu tun. Denn ich möchte noch weitergehen und euch an eine bestimmte Stelle bringen. Matthäus 15. Also, wenn ihr euch wundert, wo ich diese Schriften her habe, es steht in einem Handbuch, das ich zusammengestellt habe. Ich nenne es Heilung im Neuen Testament. Darin ist jede Bibelstelle über Heilung im Neuen Testament. Die Schriftstellen sind ausgeschrieben und darunter findet ihr Linien, auf denen ihr eure eigenen Notizen machen könnt. Ihr solltet die Stellen studieren, ihr solltet jede Schriftstelle genau anschauen. Es ist ein Handbuch, das ich sehr häufig benutzt habe und benutze. Hierin sind alle Bibelstellen über Heilung. Es ist damit sehr leicht, den Überblick zu behalten. Also Matthäus Kapitel 15, Vers 21. Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Sie sagt: Hab Mitleid mit mir, denn meine Tochter hat einen Dämon. Und wir wissen, dass Jesus Mitleid mit der Witwe von Nain hatte, weswegen er ihren Sohn von den Toten auferweckte. Durch Jesus zeigt Gott sein Mitleid mit einer dritten Person, was dazu führt, dass jemand von den Toten auferweckt wird oder dass jemand von Dämonen freigesetzt wird. Wie haben wir es geschafft, etwas so Einfaches so schwer zu machen? Ich mag dich so sehr, ich werde diesen anderen Menschen heilen. Du tust mir so leid, dass ich diesen anderen Menschen heilen werde. So leicht war es. Und wir sind so sehr mit Unglauben einbalsamiert, dass wir diese Sache so schwer gemacht haben. Und wir haben inzwischen bestimmte Vorstellungen darüber, wie es gehen muss, und dann funktioniert es nicht. Tatsächlich sind Leute zu mir gekommen, die mir das gesagt haben. Die Besten haben für mich gebetet. Lass mal sehen, was du für mich tun kannst. Sogar Oral Roberts hat für mich gebetet. Und sie nennen eine ganze Liste von Leuten. Sie haben ein Problem und sie wollen von dir, dass du das Problem löst. Was kannst du für mich tun? Ich weiß es nicht. Es geht nicht darum, was ich tun kann, sondern was ich tun will. Ich will nichts für dich tun. Ich mag dich noch nicht mal. Es ist erstaunlich, wie manche Leute mit dir reden. Wenn du zu jemandem gehst, der dir helfen soll, dann lass ihn wenigstens auf die Weise helfen, auf die er es am besten kann. Wenn ich einen Klempner rufe und er krabbelt unter das Waschbecken, dann setze ich mich nicht neben ihn und gebe ihm detaillierte Anweisungen, wie er das Problem beheben soll. Denn eigentlich habe ich keine Ahnung davon. Ich lasse ihn seinen Job so machen, wie er ihn machen möchte. Aber so viele Leute kommen zu mir und wollen mir sagen, was ich machen soll. Also das weiß ich und es wäre gut, wenn du das tust. Dann denke ich mir, warum bist du nicht schon lange geheilt, wenn du das alles weißt? Wigglesworth bekam mal einen Brief von einer Frau. Sie schrieb ihm: Ich weiß, wir sind geheilt durch seine Striemen. Und sie hielt eine ganze Predigt in diesem Brief. Sie erklärte auch, warum sie geheilt werden würde, wenn er für sie betet. Er las den Brief durch, schmunzelte und schrieb unten auf den Brief seine Antwort. Er schrieb ihr: Glaube deinem eigenen Brief, und schickte ihn zurück. Er war ein ungewöhnlicher Mensch. Die Menschen mochten ihn nicht, als er lebte. Jetzt, wo er tot ist, lieben ihn alle. Aber zu Lebzeiten war er nicht beliebt. Er war grob, er schlug Leute, er trat Leute, er machte verrückte Sachen. Aber wenn er jemanden trat, wurde der geheilt. Wenn du mich trittst, dann bin ich besser danach geheilt, sonst trete ich zurück. Tut mir leid, war ein Reflex, konnte nichts machen. Hier steht: Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Sie ist nervig, sie stört. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Er hat sie gerade Hund genannt. Zuerst mal ist es interessant, dass ihre Tochter Befreiung braucht. Und das Erste, was Jesus sagt, ist, dass es nicht freundlich ist, den Kindern ihr Brot wegzunehmen. Also ist Befreiung das Brot der Kinder. Wenn du also ein Kind Gottes bist, dann ist Befreiung dein Brot. Stimmt's? Nun, Gott hat seine Zeit, wann er mich heilen wird. Ja, stimmt. Und das ist, Herr, gib uns diesen Tag unser tägliches Brot. Gib es uns heute. Das ist täglich, oder? Macht euch keine Gedanken über morgen. Morgen hat seine eigenen Probleme. Gott weiß, was ihr braucht. Er wird für euch Tag für Tag sorgen, damit ihr euer tägliches Brot jetzt bekommt. Wenn du Heilung brauchst, bekommst du sie heute. Denn heute ist der Tag der Rettung. Wartet nicht bis morgen. Jemand sagt, ich habe geträumt, dass Gott zu mir sagt, heute in 2 Jahren wird er mich heilen. Das war ein falscher Traum. Esst keine Pizza, bevor ihr ins Bett geht. Denn Gott wird euch nie sagen, in 2 Tagen oder irgendwas in der Richtung. Er wird sagen, vor 2000 Jahren hat mein Sohn den Preis bezahlt. Und jeden Tag, an dem du etwas erträgst, ertragen es 2 Menschen. Denn er hat es schon ertragen. Und jetzt versuchst du auch, es zu ertragen. Das ist eine Travestie der Gerechtigkeit. Du bist frei. Verstehst du? Jesus hat deine Heilung erkauft und schon bezahlt. Du bist jeden Tag frei davon. Jeden Tag, an dem du die Krankheit erträgst, verschwendest du dein Leben. Sei einfach frei davon. Akzeptiere jetzt, für dich wurde bezahlt. Deine Krankheit, jedes Gebrechen lag auf seinem Rücken. Er trug sie. Er nahm sie weg. Du musst sie nicht mehr tragen. Du darfst davon frei sein. Schon jetzt. Soweit es Gott betrifft, ist die Sache erledigt. Das, was wir jetzt tun müssen, ist, dem Ding zu sagen, dass es gehen muss. Das ist alles, was zu tun ist. Es geht weiter. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Und sie sprach, ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Okay, denkt mal darüber nach. Ich versuche euch hier gerade ein paar Beispiele zu nennen, die zeigen, dass die Entscheidung für die Heilung nicht im Himmel gemacht wird, denn das wurde bereits entschieden. Die Entscheidung für Heilung wird auf der Erde gemacht, wie bei der Frau mit dem Blutfluss, die zu sich selber sagte, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich geheilt sein. Das hat sie für sich entschieden. Sie hätte auch 2 Wochen eher zu ihm gehen können. Dann wäre sie 2 Wochen eher geheilt worden. Sie hätte 2 Wochen später zu ihm gehen können, dann wäre sie 2 Wochen später geheilt worden. Denn sie hat entschieden, wie sie geheilt werden würde. Sie hat es entschieden, Gott hat es nicht entschieden. Jesus hat noch nicht mal gewusst, wer ihn anfasst. Er fragte, wer hat mich berührt? Sie hat es aus ihm herausgezogen. Stellt euch das mal vor. Versteht ihr, dass hier beschrieben wird, wie jemand das erste Mal auf diese Weise geheilt wurde? Und nach dieser Stelle könnt ihr lesen, dass jeder Kranke versucht hat, ihn anzufassen. Vermutlich, weil irgendwer gehört hatte, dass die Frau auf diese Weise geheilt wurde. Du musst Jesus gar nicht mehr fragen. Denn wenn du ihn fragst, dann könnte er dir Nein sagen. Aber du musst gar nicht mehr fragen. Du musst dich nur entscheiden, ihn anzurühren. Und wenn du ihn anrührst, wirst du geheilt. Und hier steht, dass jeder, der ihn anrührte, geheilt wurde. Vorher hatte jeder auf Jesus gewartet. Aber nachdem sie geheilt wurde, hat keiner mehr gewartet. Seht ihr, wie einfach diese Sache ist? Es ist nicht schwierig, du musst nur deine Einstellung ändern. Entscheide dich. Das ist nicht schwer. Entscheide dich zu glauben, dass es nicht schwer ist, sondern leicht. Und dann handle so, als ob es leicht wäre. Und wenn die Krankheit versucht, sich zu widersetzen. Verzweifle nicht. Du weißt, dass sie gehen muss, denn du hast es gesagt. Viele von euch haben die Geschichte mit Angelo gehört, die ich in Italien erlebt habe. Die anderen Christen dort versuchten, mir die Überzeugung auszureden, dass es ihm gut gehen würde. Sie fragten mich ständig, also hat Gott zu dir gesprochen? Ich sagte ja. Sie fragten, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, legt eure Hände auf Kranke, Markus 16, und sie werden sich wohlbefinden. Also hat Gott nicht zu dir gesprochen? Nein, Gott hat zu mir geredet. Aber was hat er gesagt? Er sagte, Markus 16, legt eure Hände auf die Kranken, und sie werden sich wohlbefinden. Also hat der Herr nicht zu dir gesprochen? Hör zu, du spielst damit, im Krankenbett neben ihm zu liegen. Who wants to be first in line? But they argued. Also, sie diskutierten mit mir. Ich hatte für Angelo gebetet und er besaß die Frechheit, trotzdem zu sterben. Ich meine, er stirbt kurz, nachdem ich für ihn gebetet habe. Er sollte nicht sterben, sondern er sollte gesund werden. Aber er starb. Das Erste, was sie tun, ist, dass sie mit mir sprechen wollen. Also, Angelo, also, er ist gestorben. Das überrascht mich. In diesem Moment schauten wir uns nur an. Er wartet darauf, dass ich etwas sage. Vielleicht, es war vermutlich nicht der Wille Gottes. Oder unergründlich sind die Wege des Herrn. Vielleicht musste er sterben, damit wir wachsen können. All diese Sprüche. Aber ich schaue ihn nur an, denn ich kann nichts anderes sagen. Was sollte ich sonst sagen? Ich bin ein Botschafter Christi und ich kann nur sagen, was mein König dazu gesagt hat. Ich kann nichts anderes sagen. Ich versuche es gar nicht. Manchmal hält Gott sein Wort nicht. Oder manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Aber ich kann das nicht sagen, denn ich möchte nicht gefeuert werden. Ich mag meinen Job. Also schaue ich ihn nur an. Soll er reden? Noch eine Sache, die ich von der Wort des Glaubensbewegung gelernt habe. Wenn du im Glauben gehandelt hast, halt den Mund. Wenn du überhaupt etwas sagst, dann sag das, was du bereits gesagt hast. Wiederhole es einfach. Und wenn du das nicht sagen willst, klappe zu. Negiere nicht deinen eigenen Glauben. Halte einfach deinen Mund geschlossen. Und glaub mir, das ist die schwerste Zeit. Das ist richtig hart, denn es liegt dir auf der Zunge. Du willst es einfach raushauen. Ach, es klappt nicht. Das musst du lernen. Nein, es wirkt. Es ist wirksam. Er schaute mich also einfach an und ich schaute zurück. Und wenn es um einen Kampf geht, in dem der Wille entscheidet, den gewinne ich immer. Denn ich bin einfach stur. Manchmal tue ich sogar Dinge, die ich gar nicht tun will, nur um zu gewinnen. Ich argumentiere für eine Seite, von der ich nicht überzeugt bin, nur um zu gewinnen. I'm not kidding. Ich habe mit einem von euch gesprochen. Es muss so ein russisches Ding sein. Must be that Russian thing. You're doing this, aren't you? You're pulling that Russian. Ihr bringt mich dazu, genauso zu sein. I'm surprised. Yes, I know. It's a Russian text, and I'm not sure. The battle of wills there. Okay. Yeah, but then. Aber am nächsten Morgen bei unserem Treffen läuft er auf mich zu und fragt, hast du von Angelo gehört? Ich sagte, ja, ich habe gehört, er ist gestorben. Das habe ich gehört. Er hatte mich nicht gefragt, was denkst du über Angelo, sondern was hast du von ihm gehört? Also habe ich wiederholt, was ich gehört habe, denn es hat meinen Glauben nicht geändert. Es ändert meinen Glauben nicht, wenn ich sage, ich habe gehört, dass er gestorben ist, denn das hatte ich gehört. Wenn er mich gefragt hätte, was denkst du von Angelo, dann hätte ich sagen müssen, ich glaube, er ist geheilt, es geht ihm gut. Und wenn er gesagt hätte, aber ich habe dir doch gesagt, dass er tot ist, habt ihr ihn schon begraben? Und wenn er dann gesagt hätte, ja, er wurde begraben, dann hätte ich gesagt, ja, dann ist er wahrscheinlich doch tot. Sobald er begraben ist, ziehe ich meinen Glauben zurück. Wisst ihr, Gott ist ziemlich klug. Er weiß, wie viel Zeit du hast, bevor sie ihn tatsächlich in die Erde legen. Verstehst du? Er weiß das. Daher weiß er, mit welcher Zeit du arbeiten kannst, damit du deinen Glauben einsetzen kannst. Wenn ich glauben würde, dass wir warten müssen, bis nachdem jemand gestorben ist, um ihn wieder zurückzubringen, dann hätten wir auf dem Büchertisch auch Schaufeln. Aber das haben wir nicht. Wir verkaufen keine Schaufeln. Entschuldigung? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe erwartet, dass er lebt. Ihr wisst, als Jesus von Lazarus hörte, sagte er, diese Krankheit ist nicht zum Tod. Er sagte nicht, dass Lazarus nicht sterben würde. Er sagte, diese Krankheit wird nicht im Tod enden. Aber er hat nie gesagt, dass Lazarus nicht sterben würde. Und das bestätigt wieder, was ich schon gesagt habe. Lest die Bibelstellen genau. Denn man könnte sonst auf den Gedanken kommen, dass Jesus sich geirrt hat, wenn er gesagt hätte, dass Lazarus nicht sterben würde. Aber er sagte, der Tod wird nicht das Ende sein. Er hat nie gesagt, dass Lazarus nicht sterben würde. Er starb, aber die Geschichte endete nicht mit dem Tod. Und wenn er sagt, dass die Geschichte nicht im Tod endet und jemand stirbt, dann stellt euch darauf ein, dass die Toten aufgeweckt werden. Du sagst, das hört sich verrückt an. Um es mit David Hogan zu sagen, vielleicht geht es über deine Vorstellung, aber nicht über meine. Und wenn es über deine Vorstellung geht, dann ändere deinen Sinn und nimm den Sinn Christi an. Denn ich habe dir einfach nur beschrieben, was Christus gesagt hat. Also so funktioniert sein Denken. Und Jesus hat nicht gesagt, dass Lazarus tot ist. Jesus war so voller Leben, dass er noch nicht mal das Wort Tod sagen wollte. Er sagte, warum weint ihr und jammert, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern sie schläft. Denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Für ihn leben alle. Also nur weil sich dein Körper niederlegt, hat sich der Geist, der in dir ist, nicht geändert. Er ist immer noch lebendig. Also für Gott ist es egal, ob dieser Körper da liegt oder nicht. Es ist sehr einfach. Der Geist ist lebendig, ich verbinde ihn wieder mit diesem Körper. Und um weiter zu erzählen, als er mich fragte, hast du von Angelo gehört? Da sagte ich, ich habe gehört, dass er tot ist. Er sagte, nein, Angelo lebt. Er lebt. Er kam zurück. Er starb und kam zurück. Als er vorher zu mir gekommen war und gesagt hatte, dass Angelo tot ist, musste ich erst mal rausgehen. Ich war in diesem kleinen Aufzug und ihr habt die Geschichte vielleicht schon gehört. Während der Fahrstuhl 7 Stockwerke hinunterfuhr, war ich so wütend auf Gott. Ich sagte zu Gott, ich bin doch nicht um die halbe Welt gereist, nur um Leuten falsche Hoffnung zu machen. Ich sagte, Angelo lebt. Es ist mir egal, ob du ihn wiederbelebst oder ihn auferstehen lässt, das ist mir egal. Entweder Angelo lebt oder ich höre hier auf. Ich fliege nicht um die halbe Welt und erzähle Menschen, dass die Bibel wahr ist und gebe ihnen damit eine falsche Hoffnung, wenn das nicht stimmt. Ich sagte, entweder Angelo lebt oder ich gehe nach Hause. Schließlich kam der Fahrstuhl im Erdgeschoss an und ich war wieder freundlich. Denn ich werde nicht vor anderen Leuten auf Gott wütend sein oder losschreien. Das will ich nicht tun. Ich würde auch euch nicht vor anderen anschreien. Ich respektiere Gott. Also ging ich los und betete 45 Minuten in Zungen. Und ich hörte keine weiteren Nachrichten. Dann ging ich ins Zimmer und legte mich ins Bett. Am nächsten Morgen stand ich auf, fuhr auf den Berg hinauf und da lief jemand auf mich zu und sagte, Angelo lebt. Was hatte ich erwartet? Ich hatte erwartet, dass Angelo lebt, denn ich habe meine Hand auf ihn gelegt und ihm gesagt, du wirst aufwachen. Und das habe ich nicht zurückgenommen. Hört zu, lasst mich euch ein anderes Beispiel geben. Vor vielen Jahren habe ich hier draußen gewohnt, nicht so weit weg von hier, aber trotzdem auf einem 10-Gang-Fahrrad ein weiter Weg. Wir waren pleite. Es war schlimm. Ich hatte meinen Job verloren, denn sie hatten die Fabrik geschlossen. Ich hatte nichts. Ich hatte einen alten Ford Ecoline-Bus und in dem Bus mein 10-Gang-Fahrrad. Und der Bus brach an einer Straßenkreuzung hier in der Nähe zusammen. Deswegen nahm ich das Fahrrad heraus und fuhr damit nach Hause. Es lohnte sich nicht, den Bus zu reparieren. Er war nur noch ein Stück Müll, das man abschleppen konnte. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Ich bin nie zurückgefahren, um nach ihm zu sehen. Ich meine, die Dinge wurden wirklich schlimm. Ich hatte meine Stelle verloren, wir hatten kein Geld mehr, wir hatten 2 Babys, die beide noch Windeln brauchten. Wir hatten schon alles überlegt. Ich suchte immer noch eine neue Stelle und hatte aber dort in Wiley keine Stelle mehr gefunden. Wir hatten kaum noch Geld. Ich ging im Haus herum, um etwas zu finden, was ich zum Pfandleiher bringen konnte, sodass wir wenigstens etwas Nahrung und neue Windeln besorgen konnten. Als ich durchs Haus ging, fand ich eine kleine 35mm-Kamera, die eigentlich kaputt war. Und ein altes 8-Spur-Tonbandgerät, was euch zeigt, wie lange das schon her ist. Also brachte ich diese beiden Sachen zum Pfandleiher. Ich glaube, ich habe $35 für beide bekommen. Ich habe $25 für Nahrung und für Windeln ausgegeben und hatte deswegen noch $10 übrig. Ich hatte also noch $10 und sagte Gott, Herr, wir brauchen Geld. Für unsere Rechnungen brauchten wir insgesamt $350. Irgendwie bekam ich 50 noch zusammen und danach fehlten mir also noch $300. $300 hätten alle meine Probleme gelöst. Das ist schon eine lange Zeit her. Heutzutage würden $300 nicht mehr weit reichen, aber ich versuchte, Glauben zu lernen. Weil ich keine Stelle hatte, stand ich jeden Morgen früh auf und hörte mir eine Kassette an. Normalerweise eine Predigt von Kenneth Copeland oder jemand anderem. Ich hatte einen ganzen Haufen dieser Kassetten. Ich hatte meine Strong's Concordance rausgeholt und auf meinen kleinen Tisch abgelegt, ungefähr in dieser Größe. Dort lag die Konkordanz, meine Bibel und ein kleines Abspielgerät. Ich zog mir Kopfhörer auf und hörte das Band an. Ich studierte es, 15, 16 Stunden täglich. Denn immer, wenn ich die Kopfhörer runternahm, dann hörte ich die Stimme des Teufels. Der sagte, du gehst unter, das schafft ihr nicht, ihr werdet alles verlieren. Dann zog ich die Kopfhörer schnell wieder auf und drückte auf Play. Ich hörte Kenneth zu oder jemand anderem. Ich hatte viele Bänder. Aber ich musste irgendjemand zuhören, der mich davon abhielt, den Teufel zu hören. Jeden Tag machte ich das. Und wir kamen an den Punkt, wo wir noch $300 brauchten. Also saß ich da und betete. Gott, wir brauchen noch $300. Und ich danke dir. Und ich glaube, dass ich $300 empfange. Und ich machte alles genauso, wie ich es gelehrt war. Aber anscheinend kamen diese $300 nicht zu uns. Also sagte ich zu Gott, weißt du, $225 würden auch ausreichen. Die fehlenden 75 können wir bestimmt irgendwie später zahlen. Ich kann die vertrösten. Und wir brauchen auch nicht unbedingt ein Telefon. Damit könnten wir es auf $150 verkleinern. Wir verzichten einfach auf das Telefon und auf ein paar andere Dinge. Also 150 würden uns ausreichen. Vielleicht sogar 100, wenn wir nur $100 hätten. Ich saß also da und dachte darüber nach. Und ich frage Gott, warum passiert nichts? Und er sagt zu mir, weil du nicht im Glauben bist. Du bist im Unglauben, du lebst in Furcht. Ich fragte ihn, wann hat dieser Unglaube angefangen? Und er sagte, in der Minute, in der du von den $300 abgegangen bist. In dem Moment, in dem ich von $300 abgegangen war, weil ich dachte, das ist vielleicht zu schwer für Gott, aber vielleicht kann er mir $225 geben. Als Elia damals auf die Baalspropheten traf, sagte er zu ihnen, heute werden wir herausfinden, welcher Gott stärker ist. Und sie machten alles Mögliche. Sie sprangen herum, sie schrien, sie schnitten sich selbst mit Messern. Sie haben alles Mögliche gemacht. Und Elia saß dabei und lachte sie aus. Er spottete über sie. Vielleicht ist euer Gott gerade auf Reisen. Vielleicht müsst ihr lauter rufen. Vielleicht ist er auch auf dem Klo und kann euch nicht hören. Ihr könnt nachlesen, was er sagte. Vielleicht ist das zu schwer für euren Gott. Und viele Christen sagen, oh, wir brauchen den Geist des Elia wieder. Okay, dann fangt an. Setzt euch in den Königreichssaal der Zeugen Jehovas. Setzt euch auf einen Stuhl und wenn jemand anfängt zu predigen, dann macht ihr euch über ihn lustig. Das wäre der Geist des Elia, oder? Nein, das würde ich nicht tun. Dann bist du nicht wie Elia und du hast nicht seinen Geist, ganz einfach. Er kümmerte sich nicht um politisch korrekt. Wir müssen jeden Glauben anerkennen, denn es gibt viele Wege zu Gott. Glaube das weiter und sieh, wohin es dich führt. Also, Gott sagte mir, dass ich meinen Glauben aufgegeben habe und dass ich den Samen essen würde. Wenn du feststellst, dass es nicht ausreicht, was du hast, dann musst du es wie Samen säen. Ich hatte jetzt noch $10, das war alles, was ich hatte. Aber ich brauchte $300 und deswegen fragte ich, Gott, wo soll ich diese $10 pflanzen? Wo ist ein guter Boden, in dem ich diese $10 einpflanzen kann und $300 zurückbekomme? Zu diesem Zeitpunkt gab es eine Kirche in Dallas, die für ihre Wohlstandslehre bekannt war. Und ich brauchte Wohlstand. Also setzte ich mich auf mein 10-Gang-Fahrrad. Es war 1980, der heißeste Sommer, den wir seit langem gemessen hatten. Es war ein heißer Sommertag. Ich setzte mich auf mein Rennrad und fuhr von Wiley, Texas, nach Farmers Branch im Norden von Dallas. Es war sehr heiß und ich hatte keinen Hut und keine Kappe. Und während ich fahre, denke ich, oh Gott, jetzt könnte ich einen Hut brauchen. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich damals war. Ach nein, ich will doch nicht genau wissen, wie alt ich damals war. Ich war anscheinend jung genug, um zu glauben, dass das eine gute Idee ist. Also ich fuhr auf dem Fahrrad und fing an zu beten. Herr, ich brauche einen Hut. Und da überholt mich ein Truck und ein Strohhut wird von der Ladefläche des Trucks auf die Straße vor mich geweht. Ich mache keinen Spaß. Der Hut landet auf der Straße. Ich schaue ihn mir an und denke, der kommt von Gott. Wie oft habt ihr schon gesehen, dass ein Hut von der Ladefläche eines Trucks vor euch geblasen wird? Das war das erste und einzige Mal, dass ich so etwas gesehen habe. Ich fuhr also an die Seite, lief auf die Straße und holte mir den Strohhut. Er war in einem erbärmlichen Zustand und schmutzig. Ich war mir nicht sicher, ob ich den aufsetzen wollte. Aber ich hatte darum gebetet und Gott hatte mir einen Hut gegeben. Also setzte ich mir diesen albernen Hut auf. Voller Löcher, zerfetzt. Aber tatsächlich war ich jetzt auch mit mehr Stil unterwegs. Ich setzte mich wieder aufs Fahrrad. Eine Hitze von 45 Grad. Der Strohhut mit Löchern, wo die Sonne sowieso durchkam. Und ich fahre. Und ich musste einige Stunden fahren, bevor ich dort war. Ich kam abends dort an, zum Mittwochsabend-Gottesdienst. Und ich erinnere mich, dass ich kurz vor 19 Uhr ankam. Ich ging rein, und als ich reinkam, fing es schon an. Ich will nur den Samen einpflanzen. Das ist der einzige Grund, warum ich hingefahren bin. Sie beginnen den Gottesdienst mit Gesang, und dann kommt die Kollekte. Und sie lassen diese großen weißen Eimer herumgehen. Und als der Eimer zu mir kommt, sage ich, im Namen Jesu pflanze ich genau jetzt diesen Samen und ich glaube, dass ich empfangen habe. Amen. Ich konnte es auswendig. Ich sagte es genauso, wie es Kenneth Hagin mir gesagt hatte. Ich tat das Geld in den Eimer. Der Eimer geht weiter und ich war total erleichtert. Ich dachte, es ist getan, es ist erledigt. Ich wartete das Ende des Gottesdienstes ab und ging dann zum Ausgang. Mein Fahrrad stand draußen vor der Tür. Und ich nahm an, irgendwer hier hat meine $300. Gott würde irgendwen benutzen, um mich damit zu segnen. Ich stand dort bei der Tür, um es dieser Person einfach zu machen, damit sie mich leichter finden konnte. Ich stehe da, die Leute gehen an mir vorbei. Sie dachten vermutlich, ich wäre ein Ordner oder der Begrüßungsdienst oder etwas Ähnliches. Die Leute, die sich vom Herrn leiten lassen, sollen sich bitte hier hinstellen. Dann verlässt der Letzte den Gottesdienst. Der Hausmeister fängt schon an, den Boden zu wischen. Sie löschen die Lichter. Alle sind weg. Ich schaue auf den Hausmeister und denke mir, er ist es bestimmt nicht. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Aber ich bin gut gelehrt worden. Und ich glaubte, was mir die Prediger erzählt hatten. Ich sagte zu Gott, Herr, auch wenn sie sich irren, werde ich trotzdem noch gehorsam sein. Ich behalte meinen Glauben, sogar wenn sie sich geirrt haben. Ich ging nach draußen, setzte mich auf mein Fahrrad und machte mich bereit, nach Hause zu fahren. Und der Weg nach Hause war ein wirklich weiter Weg, ohne die $300. Was sie vielleicht davon abgehalten hat, mir etwas zu geben, vielleicht dachten sie, ich wäre obdachlos, denn ich war 6 Stunden gefahren, in der Sonne, 45 Grad. Niemand wollte sich neben mich setzen. Sie hielten einen großen Abstand. Lasst uns anbeten. Nein, du nicht, Bruder. Also, ich setze mich auf mein Fahrrad. Ich bin bereit, nach Hause zu fahren. Ich war gut gelehrt worden. Ich fiel in keine Depression und dachte auch nicht, dass ich irgendetwas verpasst hätte. Ich hütete mich zu sagen, es funktioniert nicht. Das hätte ich nie ausgesprochen, eher wäre ich gestorben. Also stand ich vor meinem Fahrrad und sagte, Vater, anscheinend gibt es einen anderen Weg, auf dem ich mein Geld bekomme. Aber ich glaube, dass ich empfangen habe, als ich das Geld in den Eimer tat. Also die einzige Möglichkeit zu widerrufen, was ich geglaubt habe, ist hinzugehen und das Geld aus dem Eimer herauszunehmen. Aber den hatten sie schon weggeschlossen. Also das war erledigt. Ich setzte mich auf das Fahrrad und fuhr los und fing an, Gott zu loben. Ich dankte Gott schon vorher für das, was er tun würde, denn er hatte es versprochen, also machte ich Lobpreis. Ich fahre also die Beltline zurück und komme über eine Kreuzung, von der ich inzwischen nur 5 Blöcke entfernt wohne. Gott weiß, wie er mit dir reden muss. Und ich muss immer daran denken, wenn ich heute über diese Kreuzung fahre. Als ich mit meinem Fahrrad da langfuhr und mir die Gegend anschaute, war es so, als würde mir ein Engel auf den Hinterkopf schlagen. Wahrscheinlich war es ein Engel, der wie Sergeant Gibbs in der Fernsehserie NCIS, der mich auf den Hinterkopf schlug, um mir zu sagen, da liegt dein Geld, du Dummkopf. Er hat mich nicht Dummkopf genannt, ich habe mich so genannt. Denn wenn Gott dich einen Dummkopf nennen würde, dann würdest du ein Dummkopf werden. Deswegen sagt Gott nur gute Dinge über dich. Gott nennt dich nicht Dummkopf. Er wird dich niemals, niemals beschimpfen. Er wird dich immer segnen. Ich fahre also da lang und dieser Engel oder was es war, klapst mich auf den Hinterkopf und sagt zu mir, da liegt dein Geld. Ich fahre an die Seite, stelle mein Fahrrad ab und schaue mich um. Und genau in der Fahrbahnmitte liegt ein Haufen Schmutz, durch den Fahrtwind dort aufgehäuft. Ich versuche zu erkennen, was dort alles liegt. Etwas sieht aus wie ein Lederportemonnaie, wie es vielleicht ein Fahrradfahrer tragen würde, mit einer Kette daran. Es lag inmitten des Schmutzes. Ich bete, Vater, das ist deine Möglichkeit, jetzt auf wunderbare Weise meine $300 zu manifestieren. Und ich danke dir jetzt schon. Aber während ich bete, behalte ich das Portemonnaie im Auge. Denn ich wollte nicht, dass irgendwer anders anhält. Die Bibel sagt, dass wir mit offenen Augen beten sollen. Das machte ich. Ich bete und behalte das Portemonnaie im Auge. Wenn jemand anders versucht hätte, das Portemonnaie zu nehmen, dann wäre ich rübergerannt und hätte es ihm aus den Händen genommen. Es war mein Portemonnaie. Sobald der Verkehr nachließ, lief ich hinüber, nahm das Portemonnaie und ging zu meinem Fahrrad zurück. Ich öffnete es und schaute mir den Inhalt an. In diesem Portemonnaie befanden sich $300 in 20-Dollar-Scheinen. Genau $300. Ich schaue es mir an und denke nur, wow, es funktioniert. Aber dann dachte ich plötzlich, Moment mal, wenn ich einen Personalausweis finde, muss ich den Besitzer suchen und ihm das Geld zurückgeben. Aber vielleicht, wenn das Portemonnaie einen sentimentalen Wert für ihn hat, würde er mir vielleicht sogar $300 dafür als Belohnung geben. Also schaue ich durch das Portemonnaie durch. Schaue mir alles an. Da war eine Karte für ein Auto-Videospiel, dessen Namen ich noch nie gehört hatte. In dem Moment gab mir Gott eine Schriftstelle, die ich später nachschlagen musste. Sie sagte, der Reichtum der Gottlosen wird den Gerechten gegeben werden. Er wird seinen Weg in eure Hände finden. Ich kannte diesen Bibelvers noch nicht mal, aber Gott sagte ihn mir und ich musste ihn später nachschauen. Ich zählte die 20-Dollar-Scheine. Es waren genau $300. Und im hinteren Umschlag war ein 10-Dollar-Schein. Damit hatte ich also sogar meine Saat wiederbekommen. Ich erinnerte mich an die Schriftstelle, wo es heißt, dass Gott dem Hungrigen nicht nur das Brot gibt, sondern er gibt ihm sogar Samen. Ich setze mich also wieder aufs Fahrrad. Jetzt habe ich $310. Und dann fahre ich zur nächsten Ecke. Da ist ein 7-Eleven und ich kaufe mir eine Coke. Denn es war heiß. Es war immer noch heiß. Obwohl es schon dunkel war, war es immer noch heiß. Und ich erinnere mich, wie ich nach Hause telefoniert habe und gesagt habe, ich bin auf dem Rückweg. Und sie fragt mich, du hast es bekommen, oder? Und ich sage, ja, das habe ich. Ich habe das Geld. Ich erzähle dir alles, wenn ich wieder zurück bin. Ich beendete das Gespräch. Und der Rückweg nach Wiley war wesentlich einfacher als der Hinweg. Ich bin die Beltline Road zurückgefahren durch Richardson. Ich fuhr das Fahrrad freihändig, denn ich machte Lobpreis. Ich fuhr freihändig und pries Gott so laut ich konnte. Es war schon ungefähr 11 Uhr nachts. Die Lichter in den Häusern gingen an. Ich habe bestimmt einige aufgeweckt, als ich die Güte Gottes ausgerufen habe. Ich fuhr nach Hause und wir bezahlten, was wir zahlen mussten. Wir gingen in eine kleine Kirche in Wiley, eine Kirche des vollen Evangeliums. Wir hatten von dem Kenneth Hagin Camp Meeting gehört und wir hatten den Leuten schon Monate im Voraus davon erzählt. Ich habe Großes davon erwartet, fast wie der Berg der Verklärung. Jeder würde da sein, das würde fantastisch werden. Ich hatte jedem erzählt, dass wir dorthin fahren werden. Das waren meine Frau und meine beiden Kinder. Wir hatten damals John und Crystal, die beide noch Babys waren. Nein, das war 1980. Wir hatten damals Erica und John. John brauchte noch Windeln. Wir erzählten also allen, dass wir zu diesem Camp-Meeting fahren. Aber wir hatten nichts anderes als einen kaputten Van und ein Zehngang-Fahrrad. Nach Tulsa ist es ein weiter Weg auf einem Fahrrad. Aber ich hatte jedem schon erzählt, dass wir dahin fahren. Damals predigte ich noch nicht und niemand hatte mich bisher darum gebeten. Schließlich fragte mich der Pastor, ihr fahrt alle zu diesem Camp-Meeting? Und ich sagte ja. Und er fragte, wann werdet ihr fahren? Ich sagte, im Juli. Er sagte, okay, wir wollen, dass du predigst. Er hatte vorher jedem erzählt, dass wir zu diesem Camp-Meeting fahren, und das war Monate im Voraus. Aber es gab keine Möglichkeit für uns, dahin zu kommen, versteht ihr? Absolut unmöglich. Ich hatte eine Frau, zwei Kinder und ein Zehngang-Fahrrad. Es gab keine Möglichkeit, wie wir nach Tulsa kommen sollten. Ich hatte kein Geld, es war unmöglich. Dennoch hatten wir jedem erzählt, wir werden hingehen. Und dann, eines Abends. Klingelt unser Telefon. Wir müssen das Timing noch etwas besser hinkriegen. Das war schon ziemlich gut. Einmal hatte ich allen Leuten gesagt, stellt bitte eure Telefone ab. Aber meins hatte ich vergessen. Und dann hat mich mein Sohn angerufen. Nachdem ich allen gesagt hatte, ihre Telefone abzustellen, rief er mich an. Meine Familie hält mich demütig. Also eines Abends klingelte es und jemand sagt, Entschuldigung, sind Sie Curry Blake? Und ich sagte, ja, das bin ich. Haben Sie vor, zum Kenneth Hagin Camp Meeting zu fahren? Ja, das habe ich vor. Er fragte, haben Sie ein Transportmittel? Aber ich wusste nicht, wer dieser Anrufer war, hatte keine Ahnung. Als er mich fragte, ob wir ein Transportmittel haben, musste ich eine blitzschnelle Entscheidung treffen. Denn wenn ich gesagt hätte, nein, das haben wir nicht, dann hätte ich alles zunichte gemacht, was ich schon seit 6 Monaten gesagt hatte. Denn ich hätte damit gezeigt, dass ich nicht glaubte, dass ich empfangen hätte. Aber wenn er mir ein Auto geben wollte und ich hätte gesagt, ja, das habe ich, dann hätte er gesagt, ach, dann brauchen Sie also keins mehr. Du musst also lernen, Glaubenschristianesisch zu sprechen. Und das hatte ich gelernt. Also, als er fragte, habt ihr ein Transportmittel, sagte ich einfach, ja, ich glaube, das habe ich. Ich antwortete ihm so, dass ich meinen Glauben nicht zurücknahm. Und er verstand, was ich meinte, und sagte, wir haben einen Chevy Suburban und einen 10 Meter Campingwagen, den wir euch zur Verfügung stellen. Wir glauben, dass Gott das möchte. Und ich sagte, ja, das glaube ich auch. Sie fragten mich, ob ich vorbeikommen und ihn morgen abholen könnte. Und da ich schon in der Kirche in dieser Straße zum Predigen eingeladen war, sagte ich zu. Ich sagte, ja, ich werde kommen. Sie gaben mir ihre Adresse. Sie lebten in Garland. Und da ich schon eine größere Strecke geradelt war, fuhr ich also auf meinem Fahrrad bis nach Garland. Ich glaube, ich war damals 21 Jahre alt. Ja, ich war 21. Also fuhr ich auf meinem Fahrrad bis nach Garland. Meine Beine taten noch weh von der ersten Fahrt, aber ich wollte diesen Camper abholen. Ich kann nicht sagen, wer mehr Glauben hatte, sie oder ich. Denn wenn ein 21-Jähriger zu mir angeradelt käme auf einem Fahrrad, um meinen Chevy Suburban und einen großen 10-Meter-Camper abzuholen, weil er damit in einen anderen Staat fahren will, dann bräuchte ich schon etwas Glauben. Ich fuhr also zu ihnen. Der Mann kommt raus und zeigt mir, wie alles funktioniert, wie der Camper funktioniert. Dann gab er mir die Schlüssel und sagte, okay, wenn du ihn nicht mehr brauchst, bring ihn einfach zurück. Ich sagte, okay. Das allein war schon ein größeres Wunder. Also stellte ich mein Fahrrad in den Camper, setzte mich hinein und wollte starten. Aber auf der Benzinuhr sah ich, dass er nur noch Reserve hatte. Ich hatte kein Geld dabei, überhaupt nichts. Schon gar nicht konnte ich tanken, um nach Hause zu fahren. Ich denke, Herr, du hast mich so weit gebracht, wie geht's jetzt weiter? Während ich das denke und rückwärts fahre, läuft der Mann auf mich zu und winkt mit seinen Armen. Mein Sohn sagt mir gerade, dass er nicht getankt hat. Ich werde ihn noch tanken. Fahr mir einfach zur Tankstelle hinterher. Danke, Herr, danke. Wir fahren zur Tankstelle, er tankt den Wagen voll. Ich fahre nach Wiley zurück. Als ich dort bin, laden wir unseren gesamten Besitz in den Camper. Es war wirklich toll. Wenn du die Tür geöffnet hast, steht da als erstes ein 10-Gang-Fahrrad. Es gab keinen Raum zum Schlafen. Er war vollkommen zugepackt. Er war wie ein mobiles Lagerhaus. Wenn wir irgendwo schlafen wollten, mussten wir erst Dinge rausnehmen und hoffen, dass sie nicht geklaut werden. Sie waren nicht viel wert. Und so fuhren wir los. Es war Sonntagabend und ich würde in einer Kirche predigen. Ich hatte noch nie in irgendeiner Kirche gepredigt. Es war das erste Mal. Ich war in meiner Lehre noch nicht völlig sicher. Ich wollte aber sicherstellen, dass ich mit meiner Predigt niemanden in die Irre führe. Das war meine größte Sorge. Darin wollte ich keinen Fehler machen. Und ich wollte nicht Recht haben, um Recht zu haben. Ich wollte Recht haben, damit ich niemanden in die Irre führe. Das war mir wirklich wichtig. Also, anstatt nun meine eigenen Überlegungen und mein Verständnis zu lehren, hatte ich stattdessen dieses kleine Büchlein von John Osteen. Es hieß, da ist ein Wunder in deinem Mund. Dann nahm ich eine kleine Bibel und dieses kleine Buch und ich legte das kleine Buch in meine Bibel. Und als ich aufgerufen wurde, ging ich hinauf, öffnete meine Bibel an der Stelle, an der das Büchlein war und ungefähr eine Stunde lang las ich aus diesem Büchlein vor. Das war alles, was ich tat. Es waren nicht meine eigenen Worte. Es kam alles von John Osteen. Auch wenn er Zeugnisse gab, las ich sie so vor. Ich las zum Beispiel, als ich im Jahre 1949 ein Baptistenpastor war. Ich weiß nicht, was die Leute dachten. Hat er gerade 1949 gesagt? Also, ich habe es einfach vorgelesen. Ich öffnete meine Bibel, ich öffnete das Buch, und als ich das Büchlein schloss, schloss ich auch meine Bibel und sagte, okay, das ist das Wort Gottes in Jesu Namen. Ich wünsche euch einen guten Abend. Ich sagte nichts anderes. Und als ich dann an meinen Platz ging, sah ich den Pastor. Und ich glaube, er war etwas überrascht. Er ging nach vorn und sagte, nun gut, wir danken Bruder Curry sehr für seinen Dienst. Ich hatte nicht viel gedient. Aber er sagte, wir werden ein Opfer für ihn einsammeln. Und sie ließen einen Becher herumgehen und dann gingen alle nach Hause. Meine Frau und die Kinder warteten im Chevy Suburban bereits auf mich. Der Camper war bereit und wir wollten abfahren. Ich schickte mich an, hinauszugehen, denn ich hatte mit Gott schon ausgemacht, dass ich niemals nach Geld fragen würde. Und wenn sie mir das Opfer nicht angeboten hätten, dann hätte ich auch nichts gesagt. Ich kam also bis zur Tür, als er sagte, oh, Bruder Curry, lass mich dir das hier geben. Und er zog einen Briefumschlag heraus und sagte, das ist das Opfer von diesem Abend. Und das Folgende hatte ich von Kenneth Copeland gehört, auf meinen Bändern von ihm. Er sagte, wenn dich jemand segnet, dann bete für ihn, bevor du das Geld zählst. Ich fragte mich damals, warum. Denn wenn es eine 10-Dollar-Gabe ist, dann gibst du ihm nur ein 10-Dollar-Gebet. Aber wenn es mehr ist, dann wirst du ihm einen größeren Segen geben. Also gib ihm das größere Gebet, bevor du das Geld zählst, und segne ihn richtig. Gib ihm kein kleines Gebet, wenn es nur wenig Geld ist. Ich dachte, das macht Sinn. Also nahm ich den Briefumschlag in beide Hände und sagte, O Herr, lass diesen Segen auf sie zurückkommen und vervielfache es für sie. Ich danke dir, Herr. Meine Frau saß schon im Chevy und wir fuhren los. Sie fragte mich, haben Sie ein Opfer eingesammelt? Und ich sagte kurz, ja. Sie fragte, wie viel ist es denn? Ich holte das Geld raus und zählte es. Dann sagte ich nur, Lob sei Gott. Sie fragte, wie viel ist es? Ich sagte, wir werden ein großes Wunder brauchen, um an unser Ziel zu kommen. $25. 1980 war das Benzin zwar nicht teuer, aber es kostete mehr als $25, um bis nach Tulsa zu fahren. Wir hatten immer noch Erica und wir brauchten eine Beatmungsmaschine. Sie hatten eine Tracheotomie bei ihr gemacht und wir brauchten eine Saugmaschine, die den Schleim heraussaugen musste. Meine Frau brauchte dafür eine medizinische Weiterbildung und wir brauchten verschiedene medizinische Materialien. Du musstest Erica eine Röhre in die Kehle schieben, um den Schleim abzusaugen. Aber du durftest ihr nicht den Sauerstoff aus der Lunge heraussaugen. Sie hätte sterben können. Meine Frau war 19 Jahre alt. Das ist nicht richtig. Eine 19 Jahre junge Frau und Erica war ihr erstes Baby. Aber ich möchte etwas schneller durch diese Geschichte gehen. Eines Tages sahen wir Pat Robertson im Fernsehen. Er betete für Menschen. Erica konnte wegen des Tumors nicht durch den Mund atmen. Und wenn sie sich hinlegte, hatte sie immer Atemprobleme. Ihre Zunge lag dann wegen des Tumors außerhalb ihres Mundes. Und dann verdeckte die Zunge die Kanüle und behinderte ihr Atmen. Jeden Abend, wenn wir sie ins Bett brachten, konnte sie in der Nacht ersticken. Vor jeder Nacht wussten wir nicht, ob sie am nächsten Tag noch lebendig aufwachen würde. Wir mussten Gott vertrauen. Und eines Abends, nachdem sie ein paar Nächte lang wieder Probleme gehabt hatte, sagte ich, jetzt reicht's mir. Und ich rief den 700-Club an und sagte, ich möchte Pat Robertson sprechen. Sie fragten mich, was hast du für ein Gebetsanliegen? Ich sagte, ich muss mit Pat Robertson sprechen. Sie sagten, er ist sehr beschäftigt. Ich sagte, ich habe eine Tochter mit einer Tracheotomie und ich werde den Schlauch jetzt herausziehen. Sie sagten, einen Moment bitte. Und dann sprach ich plötzlich mit Pat Robertson. Er sagte, ich kann dir nicht empfehlen, das zu tun. Ich sagte, das ist mir egal. Ich möchte einfach, dass du mit mir übereinstimmst, denn ich werde es tun. Okay, und er begann in Zungen zu beten. Und ich zog die Kanüle raus. Es dauerte ungefähr 30 Sekunden, was eine sehr lange Zeit sein kann. Schließlich bewegte sich ihre Zunge und sie atmete. Wir haben die Kanüle nie wieder hineingesteckt. Und nach ein paar Monaten war das Loch verheilt. Und sie hatte gelernt, wie sie trotzdem atmen konnte. All das war schon ein Wunder. Wir brauchten auch die Saugmaschine nicht mehr, weil das Loch verheilt war. Deswegen gingen wir nach Sherman und verkauften dort die Maschine. Denn wir hatten kein Geld mehr. Wir verkauften die Maschine für $125. Das half uns schon ein Stück weiter. Schließlich fuhren wir mit dem Camper in Richtung Oklahoma, mitten in der Nacht. Und ich war nicht daran gewohnt, mit einem Anhänger zu fahren. Und immer wieder kam mir die Idee, dass ich mal anhalten sollte und überprüfen, ob die Bremslichter vom Anhänger funktionieren. Aber sie funktionierten tadellos bei der letzten Tankstelle. Aber der Gedanke wurde so drängend und so lästig, dass ich schließlich auf den Seitenstreifen fuhr. Ich ging heraus und schaute mir die Rücklichter an. Sie leuchteten nicht, vollständig dunkel. Und während ich dastehe, fährt ein Auto mit ungeheurer Geschwindigkeit, wahrscheinlich 100 Meilen pro Stunde, an mir vorbei, während es von einer Polizeistreife verfolgt wird. Wenn ich nicht auf den Seitenstreifen gefahren wäre, hätte uns das Auto mit seiner völlig überhöhten Geschwindigkeit getroffen, weil unsere Rücklichter kaputt waren. Ich nehme an, Gott hat mir gezeigt, rechts ranzufahren. Ich stieg wieder ein und wir fuhren weiter nach Tulsa. In einem Park standen ganz viele Autos und dort haben wir uns dann auch hingestellt. Ich dachte, das wäre okay. Aber als wir dann beim Camp-Meeting waren, sagten uns alle, wenn du dich in den Park gestellt hast, dann geh schnell zurück, denn sie schleppen schon einige Autos ab, weil sie dort nicht parken dürfen. Aber unseren Wohnwagen konnten sie nicht abschleppen, weil er so groß war. Wir sind die ganze Woche dort stehen geblieben. Und lustig war, dass wir während dieser Woche, wir waren zu viert, meine Frau, ich und zwei Kinder, noch in Windeln, kauften wir unser Essen immer aus dem Laden, weil wir kein Geld hatten, um im Restaurant zu essen. Wir haben uns einfach Hotdogs und solche Sachen gekauft, die billigste Nahrung, die wir finden konnten. Und wir mussten draußen in der Sonne sitzen, denn drinnen im Auto war es noch viel heißer und wir konnten die Klimaanlage nicht anstellen, weil wir nicht genug Geld für das zusätzliche Benzin hatten. Also saßen wir einfach draußen in der Hitze. Und als wir draußen saßen und unsere Hotdogs aßen, kamen Leute vorbei und fragten uns, wir haben Hunger, könnt ihr uns was abgeben? Wir wollten sie nicht abweisen, also gaben wir ihnen zu essen. Wir konnten sehen, wie unsere Vorräte schwanden. Und als unsere Vorräte weg waren, waren auch die Windeln verbraucht, zur gleichen Zeit. Und auch die Babynahrung. Wir setzten uns rein und wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir konnten uns an niemand wenden und ich wollte nicht betteln. Wir gingen niemals los, um zu betteln. Wir haben niemandem erzählt, was wir brauchten. Wir setzten uns in den Camper und verschlossen die Tür. Es war unglaublich heiß da drin. Es ist klar, dass Mütter, wenn sie Babys haben, schnell in Panik geraten. Sie wollen schnell eine Lösung. Lass uns beten. Wir fassten uns an den Händen und fingen an zu beten. Und während wir beten, klopft es an der Tür unseres Campers. Wir öffneten die Tür und da standen zwei kleine Frauen mit Tüten voller Lebensmittel. Sie sagten uns, wir waren einkaufen, als der Herr uns sagte, wir sollen diese Lebensmittel einkaufen und sie zu euch bringen. Wir schauen die Lebensmittel durch. Und es ist Essen, wie ich es mag. Wenn Gott einen verdrehten Sinn für Humor gehabt hätte, hätte er die Tüten mit Gemüse gefüllt. Dann hätte ich ein paar Wochen fasten können. Es waren Lebensmittel, die ich mag, die meine Frau mag und was die Kinder mögen. Und es waren sogar Windeln dabei, in der richtigen Größe, die unseren Kindern passten, für zwei verschiedene Altersstufen. Es war fantastisch. Auf diese Weise lebten wir die ganze Woche. Die Leute wussten, dass wir da waren und wir gaben ihnen zu essen, je nachdem, was wir hatten. Wenn Leute kamen und fragten, gaben wir ihnen Lebensmittel, wenn wir welche hatten. Das machten wir die ganze Zeit. Und immer wieder kamen Leute, die uns Lebensmittel brachten. Wir haben niemandem erzählt, was wir brauchen. Gott sorgte für uns die ganze Woche. Er kümmerte sich um unsere Bedürfnisse. Als sie dann anfingen, alle Autos abzuschleppen, kam ein Mann aus Indiana zu uns. Er hieß Leonard Johnson. Ich erinnere mich noch genau an ihn. Er war aus Indianapolis und er kam zu uns. Er sagte zu uns, ich weiß, ihr wohnt jetzt schon eine ganze Woche im Park. Ich sagte, ja. Er sagte, wir wohnen im Hotel und wir fahren jetzt zurück, aber das Hotelzimmer ist für eine Woche bezahlt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Zimmer haben. Ich sagte, ja, lass mich beten und Gott fragen. Er sagt, ja. Er sagte, fahrt mir hinterher zum Hotel, aber ich muss noch mal anhalten und tanken. Wir fuhren ihm hinterher. Er fuhr zur Tankstelle und tankte. Dann kam er zu uns und fragte, braucht ihr auch Benzin? Ich sagte, nun, ich könnte schon etwas Benzin gebrauchen. Er sagte, okay, und füllte unsere Tanks. Dann gab er mir $20 und ich kaufte ein paar Snacks und eine Coke. Danach fuhren wir zum Hotel. Schließlich kam er zu mir rüber und sagte, das hier möchte ich dir noch geben. Und er gab mir noch, ich glaube, es waren $50. Er hatte mir also insgesamt $90 gegeben. Er hatte uns ein Hotelzimmer überlassen, in dem wir die ganze Woche bleiben konnten. Er hatte unseren Camper vollgetankt. Ich meine, es waren Wunder. Immer wenn wir in eine Sackgasse kamen, gab uns Gott einen neuen Weg und wir konnten weitergehen. Wir konnten zu dem Camp-Meeting fahren. Wir hatten eine göttliche Begegnung. Gott sagte uns, wohin wir gehen sollten. Der Mann, der uns davon erzählte, war bestimmt ein Engel. Da sehe ich keine andere Möglichkeit. Es muss ein Engel gewesen sein. Während des Camp-Meetings ging ich draußen herum und da stand er und kam auf mich zu und sagte, Entschuldigung, sind Sie ein Pastor? Ich sah wie alles Mögliche aus, aber nicht wie ein Pastor. Und ich sagte, ja. Er fragte mich, sind Sie ein Lehrer? Und ich sagte, ja, das ist ziemlich genau das, was ich tue. Er sagte, haben Sie je von Sulfur in Louisiana gehört? Ich sagte, nein. Er sagte, nun, da gibt es eine Kirche. Es sind alles junge Leute. Sie sind alle unter 21. Und sie brauchen jemanden, der hingeht und sie lehrt. Wären Sie bereit, dorthin zu gehen? Ich sagte, ja. Vorher hatte er mich gefragt, ob wir schon wüssten, wohin wir nach dem Meeting fahren. Aber wir hatten nichts Bestimmtes vor. Und dann nannte er mir den Namen der Gemeinde. Da wir nicht genug Geld hatten, um bis nach Sulphur zu kommen, gingen wir in die Gemeinde von Buddy Harrison. Er war so eine Art Schwiegersohn von Kenneth Hagin. Er hatte eine neue Gemeinde gegründet, namens Faith Christian Fellowship. Wir fuhren dorthin, stellten uns auf den Parkplatz und blieben einfach dort. Wir stellten das Vordach auf und wohnten auf dem Parkplatz. Die meisten Kirchen freuen sich nicht darüber. Nachdem wir schon ein paar Tage da sind, sagt schließlich meine Frau zu mir, da ist jemand, den du treffen musst. Er sieht aus, als würde er Hilfe brauchen. Also ging ich raus. Er saß an unserem Vordereingang und hieß Bill Schulz. Er war ungewöhnlich. Ein großartiger Mensch mit einem großen Herzen, aber ein seltsamer Typ. Wir begannen uns häufiger zu sehen. Er übernachtete in unserer Nähe, weil er nicht wusste, wo er hingehen sollte. Nach ein paar Tagen fragt uns die Gemeinde, ob wir ihnen helfen können. Sie wollten Rigipsplatten anbringen und brauchten noch Helfer. Sie wollten uns dafür bezahlen. Also fing ich an, Rigipsplatten aufzuhängen. Ich hatte ungefähr anderthalb Stunden gearbeitet. Da kam Larry Huggins, ein weiterer Pastor von Buddy Harrison, zu uns ins Gemeindegebäude und fragte, wo sind die Leute, die in dem Camper wohnen? Also riefen sie uns über den Lautsprecher aus. Die Leute, die auf dem Parkplatz wohnen, kommt mal bitte ins Büro. Daraufhin gingen ich und Bill zum Büro. Als wir dort waren, fragte mich Larry Huggins, wisst ihr schon, wo ihr hingeht, wenn ihr von hier wegfahrt? Und ich sagte, ja, wir werden nach Sulphur in Louisiana gehen. Er fragte uns, wie viel Geld braucht ihr, um dahin zu kommen? Ich sagte, ich weiß es nicht. Dann fragte er, würden euch $125 reichen? Ich sagte, ich glaube schon, denn ich hatte keine Ahnung, wie viel ich brauchen würde. Er sagte, okay, sie brachten ihm sein Scheckbuch. Und er schrieb uns einen Scheck aus, der noch $50 darüber lag. Er sagte zu uns, ich möchte nicht, dass ihr irgendwelche Probleme bekommt. Dann sagte er, letzte Nacht hatte ich einen Traum. Ich sah eine Wolke. Und aus dieser Wolke kam ein Finger, der auf mich zeigte, und eine Stimme sagte, warum behinderst du meine Diener? Ich sagte, Herr, ich weiß nicht, worüber du sprichst. Gott sagte, meine Diener warten darauf, dass du sie segnest, und du tust es nicht. Ich fragte ihn, wer ist es? Und dann sah ich den Camper. Vielleicht meinte er gar nicht uns, sondern die Besitzer des Campers. Ich weiß es nicht. Also er schrieb uns einen Scheck aus und wir fuhren los. Bill kam mit uns, denn er wusste nicht, wo er sonst hingehen sollte. Also fuhren wir los. Ich, meine Frau und ein Fremder namens Bill. Wir wussten gar nichts über ihn. Er hätte auch ein Massenmörder sein können. Eine Zeit lang wohnten wirkliche Massenmörder bei uns, die auf unsere Kinder aufpassten, aber das ist eine andere Geschichte. Das war drüben in Gainesville, Texas. Sie waren Axtmörder, die Leute mit einer Axt umgebracht hatten. Sie wohnten ungefähr eine Woche bei uns. Wir wussten nicht, dass sie sich versteckten. Wir dachten, sie sind gerne bei uns. Ich mein's ernst. Es waren Axtmörder, die sich um unsere Kinder gekümmert haben. Ich arbeitete damals bei McDonald's und ging raus, um den Müll wegzubringen. Da saßen sie und aßen irgendwas aus dem Müll. Und ich sagte zu ihnen, kommt mit mir, ich gebe euch was zu essen. Ich kümmere mich um euch. Und sie blieben ungefähr zwei Wochen, bis ich eines Morgens aufwachte und die beiden waren weg. Sie ließen eine Nachricht zurück. Vielen Dank für eure Freundlichkeit, die ihr uns gezeigt habt. Ungefähr zwei Tage später sahen wir im Fernsehen das Sheriff's Department. Und wir sahen, wie beide im Wald in Handschellen weggeführt wurden. Die Polizei war scharf bewaffnet. Zwei Axtmörder verhaftet. Ich schaltete den Fernseher aus, bevor meine Frau es sehen konnte. Also fuhren wir weiter und kamen nach Sulphur, Louisiana. Wir hatten alles Benzin gebraucht. Unser Tank war leer und wir rollten gerade noch zu einer Tankstelle. Wir hatten kein Benzin mehr und ich hatte auch kein Geld mehr. Nichts mehr. Wir hatten nur noch leere Cola-Flaschen. Aus irgendeinem Grund hatte ich einige von ihnen. Dafür gab es Pfand. Ich nahm die leeren Flaschen, ging damit zur Tankstelle und sagte, wir brauchen Benzin. Wie viel? Wie viel kriege ich für diese Flaschen? Ehrlich gesagt, nicht genug, um den Wagen wenden zu können. Wir kamen ins Gespräch und er begann zu fragen, was wir machen. Und wir erzählten ihm, wir sind Missionare. Wir sind hierher gekommen, um dieser kleinen Gemeinde zu helfen. Er wollte uns helfen und fragte uns, ob wir jemals zuvor in Louisiana gewesen sind. Und ich sagte, nein, ich bin noch nie vorher hier gewesen. Er sagte, ich werde euch helfen, ich gebe euch Benzin und ich gebe euch zu essen. Er hatte dort einen kleinen Schnellimbiss, Steaks und andere Sachen. Er sagte zu uns, sucht euch was aus, egal was ihr wollt, nehmt es euch einfach. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch nicht gelernt, wie man mit Dankbarkeit empfängt. Ich sagte zu meiner Frau, er will uns zu essen geben, also geh rein und sag ihm, was du willst. Also ging sie in die Tankstelle. Er fragte sie, was sie will. Sie sagte, ich weiß es nicht, was immer du uns geben willst. Habt ihr schon mal Boudin gegessen? Sie sagte, nein. Ich kam dann dazu und er sagte zu uns, oh, ihr müsst das Boudin probieren. Boudin? Was ist Boudin? Er sagte, das ist Fleisch, das... Gekauft, wir nehmen es. Ich wusste nicht, dass er noch etwas sagen wollte. Wir fanden schließlich heraus, dass Boudin aus Schweineinnereien bestand, zusammen mit Reis und Fleisch und anderen Dingen, irgendwo zwischen Reis und Fleisch. Anstatt also ein paar saftige Steaks zu haben, trugen wir jetzt eine Tüte voller Boudin. Wir fuhren also weiter. Wir hatten eine Gitarre an Bord. Ich weiß auch nicht, warum. Ich spiele nicht Gitarre. Und auch Bill wusste nicht, wie man Gitarre spielt, aber er versuchte es die ganze Zeit. Und er sagte, hier, iss mal. Und ich sagte, nee, das esse ich nicht. Wir hatten Ketchup und Brot und Boudin. Wir fahren also weiter und Bill spielt auf einer Gitarre mit drei Saiten, denn die anderen sind gerissen, und er singt uns ein Lied über Ketchup und Boudin-Sandwiches. Schließlich kommen wir in die Stadt und finden die Adresse. Aber diese Kirche existierte nicht. Wir wussten nicht, wo wir hingehen sollten. Wir lernten einige Leute kennen, die Straßenevangelisation machten. Mit ihnen liefen wir am Freitagabend die eine Straßenseite auf der Hauptstraße runter und die andere wieder hoch. Wir redeten mit den Menschen und beteten auch für sie, was immer sie brauchten. Die Leute, die wir kennengelernt hatten, hatten ein Apartment. Wenn wir jemanden auf der Straße ansprachen, dann luden wir ihn auch ein, mit uns zu kommen. Wir kamen häufig mit 20 bis 30 Leuten in das Apartment zurück und dann verkündeten Bill und ich ihnen das Evangelium. Das machten wir einige Wochen lang. Bald mussten wir die Möbel nach draußen bringen, damit wir genug Raum für die Stühle hatten. Schließlich brachten wir die auch raus, damit wir uns auf den Boden setzen konnten. Und schließlich brauchten wir ein anderes Gebäude. Aber nach anderthalb Jahren, und ich erzähle euch jetzt nicht, was alles in dieser Zeit passierte, aber meine Tochter zeigt mir gerade, es ist Zeit aufzuhören. Ja, ich sehe dich. Ich werde jetzt in diese Richtung schauen. About a year and a half, and we finally in. No, that ain't gonna work. Nach ungefähr anderthalb Jahren machten wir uns auf die Rückreise hierhin nach Dallas. Ein Mann beim Camp Meeting hatte uns damals den Namen Faith Temple genannt. The man at the camp meeting had given us a name called Faith Temple. Als wir dorthin gekommen waren, gab es keinen Faith Temple. Er sagte, der Faith Temple ist eine Gemeinde mit jungen Menschen, keiner ist älter als 21. Und als wir dort wegfuhren, gab es dann einen Faith Temple mit inzwischen über 350 Leuten und keiner von ihnen war älter als 21. Es gab zwar einige Älteste aus anderen Gemeinden, die nach dem Rechten sahen, aber die Jugend leitete diese Gemeinde. Die Jugendlichen waren einfach rausgegangen und haben das Gleiche gemacht, was wir getan haben. Und die Gemeinde wuchs. Ich habe jetzt ungefähr ein Jahr zusammengefasst und dabei habe ich mindestens ein Drittel der Wunder weggelassen, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Das war das erste Mal, dass ich rausgegangen bin. Es ging häufig vor und zurück. Nachdem wir schließlich hierhin zurückkamen, Dezember 1980, ungefähr anderthalb Monate danach, Februar 1981, starb meine Tochter. Das trieb uns an. Es brachte uns dazu, einige Dinge neu zu bewerten. Ich bekam Kontakt zu Wilford und Gertrude Wright und sprach mit ihnen über John Lake, denn ich wollte antworten. Und wir sahen noch mehr Wunder. Aber was wir lernten war, Gott wieder zu vertrauen. Egal was passiert, Gott wird für uns sorgen. Wir werden es schaffen. Egal, wo du bist, Leute schaffen es immer wieder. Und egal, wo du bist, du wirst es schaffen. Das hatten wir inzwischen gelernt. Und wir wachsen daran. Alles hatte viel damit zu tun, dass ich mir das Leben von Georg Müller angeschaut hatte. Ich machte einiges, weil ich es bei ihm gesehen hatte. Du musst Leute kennen, die deinen Glauben dehnen. Menschen, die dich dazu bringen, über deine Komfortzone hinauszugehen. Das ist auch der Grund, warum ich David Hogan mag, auch wenn ich nicht in allem mit ihm übereinstimme. Mein Glaube wird durch ihn herausgefordert. Er bringt mich dazu, mehr für Gott tun zu wollen. Wenn ich nach Südafrika gehe, liebe ich es, in diese eine Gemeinde zu gehen. Wir stimmen nicht in allem überein, aber sie fordern mich heraus. Ich denke dann, wenn sie das in Afrika tun können, dann können wir es auch hier tun. In 10 Jahren sind dort 12.000 Krüppel geheilt worden. Sie kamen in Rollstühlen und auf Krücken und Stöcken. Diese Krücken hängen jetzt dort an der Wand der Kirche. Als ich das sah, dachte ich, es ist eine Schande, dass wir das nicht in Amerika sehen. Wir sollten es auch hier sehen. Und ich spürte den Wunsch und das Verlangen danach. Also findet Menschen, die euren Glauben herausfordern. Seid nicht nur mit Menschen zusammen, die den Status quo akzeptieren. Du wirst nie all das sein, was Gott sich von dir wünscht, wenn du mit Menschen zusammen bist, die dich herunterziehen oder dir sagen, das kannst du nicht tun. Denn Gott sagt, du kannst es und er möchte, dass du es tust. Er möchte Christen, die ihr Licht scheinen lassen. Das war eigentlich gar nicht das, was ich euch erzählen wollte. Ich erzähle euch einfach den Schluss der Geschichte. Es ist sehr einfach. Jesus hat nie lange Gebete gesprochen. Er sagte, sei geheilt. Was soll ich für dich tun? Es geht um deine Augen. Empfange neues Augenlicht. Nein, das Mädchen ist nicht tot. Er nimmt sie bei der Hand und sagt zu ihr, steh auf. Versteht ihr? Keine langen Gebete, keine religiösen Gebete, überhaupt kein Gebet. Er sprach zu der Krankheit. Er sprach zum Teufel, egal. Sie sagten, er treibt die Dämonen aus mit seinem Wort. Singular. Welches Wort? Geh. Das war's schon. Sei geheilt. Es war nichts Religiöses. Ein Befehl des Königreichs. Es ist die Autorität des Königreichs, zu dem du gehörst. Gerichtet an etwas, das sich dem Königreich unterordnen muss. Du bist ein Botschafter für das Königreich Gottes. Das Königreich steht höher als jedes irdische Königreich. Du musst erkennen, dass der Teufel begrenzt ist. Seine Waffen sind fleischlich, physisch, mental, visuell. Unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott. Unsere Waffen sind stärker als seine Waffen. Alles, was er hat, ist Zeug, was jeder Mensch durchmacht. Unsere Waffen sind keine menschlichen Waffen. Es sind göttliche Waffen. Es sind Gottes Waffen. Und ihr Zweck ist, Gottes Willen zu tun. Das ist es, was du hast. Du hast nicht nur eine Rüstung, sondern du hast Gottes Rüstung. Verstehst du? Du hast die Rüstung, die Gott für dich gemacht hat. Leg das Ding an und behalte es an. Und wenn der Teufel dich dann sieht, denkt er, dass Gott hinter ihm her ist. Warum? Weil du seine Rüstung trägst. Aber nimm das Visier nicht runter und strecke deinen Kopf raus. Behalte das Visier unten und du siehst wie Jesus aus. Amen. Wenn du sprichst, dann sprich wie Jesus. Wenn du handelst, dann handle wie Jesus. Und der Teufel wird denken, dass du Jesus bist. Und wenn du dann etwas sagst, dann wird der Himmel hinter dir stehen. Jetzt werden wir beten. Vater, ich danke dir für dein Wort, denn es ist wahr. Vater, die eine Sache, die ich für diese Menschen hier bitten möchte, ist das, was dich der Apostel Paulus gebeten hat. Dass sie dich wirklich durch eine Offenbarung verstehen, dass sie dich kennenlernen, dass sie die Augen ihres Verstehens öffnen, damit sie sehen, was du für sie hast, damit sie die große Vision für ihr Leben sehen, die du für sie hast, dass sie sich selbst als und in Jesus handeln sehen, denn es ist das Höchste für den Diener, genauso zu sein wie sein Meister. Vater, wir danken dir, dass genau das dein Wille ist. Dein Wille ist, dass wir deinen Willen tun. Dein Wille ist, dass du deinen Willen durch uns vollenden willst. Also, Vater, wir danken dir. Denn wir wollen jetzt denen dienen, die physische, mentale oder emotionale Heilung brauchen, in jedem Gebiet. Vater, wir danken dir, dass die Kraft deines Geistes ausreicht, um jedes Gefängnis zu zerbrechen. Sie reicht aus, um jede Person freizusetzen. Und Vater, ich danke dir, dass wir jetzt Leben loslassen. Das Leben kommt herein und die Krankheit geht. Menschen können nicht so bleiben, wie sie waren. Vater, ich danke dir. Es ist alles schon getan und vollendet in Jesu Namen. It's finished in Jesus' name. Amen. Wie viele von euch brauchen körperliche Heilung? Meldet euch mal. Your passion for